Längst Vergangenheit, die sanften Töne der Trauerarbeit in Brüssel. Divorce is a tragic moment. Es ist tragisch, dass Großbritannien die EU verlässt. Brexit is a lose-lose situation. Jetzt ganz andere unsanfte Töne in Richtung London. We will now follow closely the ratification process in the UK. Wir werden den Ratifizierungsprozess in Großbritannien genau verfolgen, warnte gestern ein EU-Sprecher. This deal will not be renegotiated. Dieser Deal wird nicht mehr nachverhandelt. Der vorliegende Vertrag sei der bestmögliche. The best and the only deal possible. Theresa May müsse ihn jetzt durchs Unterhaus bringen, so wie sie es schon im Dezember versprochen hatte. I will make the case for this deal with all my heart. Von Panik keine Spur in Brüssel, stattdessen stoische Ruhe nach der Devise, nur nicht wackeln kurz vor Schluss. Schon nach dem letzten Brexit-Gipfel hatte Angela Merkel klargemacht, dass wir in Zukunft die Beziehungen zu einem Drittstaat behandeln und nicht die Beziehungen zu einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Fast schon spöttisch wirkte gestern die Ankündigung der EU. Jean-Claude Juncker und Theresa May würden in dieser Woche noch einmal miteinander telefonieren. Für den SPD-Europapolitiker Jens Geier steht fest. Entscheidendes Datum wird sein, die Abstimmung im britischen Unterhaus. Verzweifelt hatte Theresa May versucht, den Vertrag akzeptabler zu machen für ihre Kritiker, die sie bei der Abstimmung braucht. This will not happen. War Junkers knappe Antwort im Europaparlament schon vor einigen Wochen. Dort hatte schon der CDU-Abgeordnete Elmar Brok den Briten klargemacht, warum Brüssel nicht wackelt. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Punkt, das ist die Rückversicherung für Irland, damit es keine harte Grenze dort gibt. Und darauf werden wir nicht verzichten. Brok erinnerte an das Kleingedruckte im Scheidungsvertrag. Es soll eine Übergangsfrist geben, Zeit, um neue Nachbarschaftsverträge auszuhandeln. Das würde bedeuten auch, dass es dann die Problematik der irischen Grenze nicht mehr gegeben wäre. Aber da trauen sie uns nicht. Längst werden Notstandspakete vorbereitet für den Fall der Fälle, dass Großbritannien einfach so aus der EU kippt. Dann geht das Fallbeil herunter am 29. März 0 Uhr. Also in der Tat glaube ich auch, dass man sich darauf vorbereiten muss. Mahnte die grüne EU-Abgeordnete Terry Reintke. Aber diese Vorbereitungen sind eher praktischer Natur. Ob es nach einem wilden Brexit auch noch Rechtssicherheit gibt, hängt am Ende nicht nur von Brüssel ab. Wilder Brexit, halb drin in der EU, halb draußen. Bei einem britischen Nein zum Vertrag könnte auch noch etwas ganz anderes passieren. There's no deal, there's no Brexit. Ohne Deal vielleicht gar kein Brexit, mahnte unlängst die britische Arbeitsministerin Amber Rudd. In der Hoffnung, die kritischen Abgeordneten werden nächste Woche doch noch für das kleinere Übel stimmen. Nach dem Motto, besser eine schlechte Scheidung als eine vergiftete Zwangsehe.